Nach dem Unfall ausgebreitet, Körperrestbestände ausgeweidet. Drumherum stehen nur Gaffer und lassen alles liegen, bald schon kommen die Fliegen. Das mag auch gut sein, juristisch ohne Frage, zur Klärung jener Unfalllage, polizeilich sicher abgesichert. Auf Dauer beflöde den Wandersmann doch ein Schauer beim Anblick an. Deshalb muss es Sammler geben, die auf Straßen und auf Wegen solches Gammeln beruflich genötigt sind, auch mit Lohn einzusammeln. Nach kurzem Anruf mit dem Telefon, sie sammeln sie ein, hier ein Kopf, dort ein Bein. Einer muss es machen, auch solche Sammlungssachen, da sie es nicht mehr selber tun, die, die da doch ewig ruhen.